auch die Wohl erkannt als Wasser, Schlick und Schlamm und unser schönen Strand. Bei uns auf der Nordsee gab's Haue mit dem Enterbein, Seefahrer Tradition und Stadebäckerei. Doch hier auch Sturm und Wind, wir stehen fest.